Jutz Hillmann ist am Telefon. Er ist Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Bautzen. Und unter anderem auch Flüchtlinge spielen bei ihm Theater. Schönen guten Tag, Herr Hillmann. Ja. Schönen guten Tag. Sie haben ja Kontakt zu den jungen Flüchtlingen in Bautzen, automatisch dadurch, dass eben drei von ihnen dort bei Ihnen auch im Theater tätig sind. Was hören Sie über den gestrigen Abend? Naja, das ist natürlich, wenn man jemanden fragt, ist das natürlich eine subjektiv gefärbte Auskunft, die man bekommt. Die stellt sich aber dennoch etwas differenzierter dar, als das jetzt oft durch den Polizeibericht dargestellt wird. Es handelt sich ja, das darf man nie ganz vergessen, um minderjährige Jugendliche, Jungs, große Jungs, die allein sind und in diesem Heim sind und auf dieser Platte, wie wir hier sagen, in Bautzen den öffentlichen Hotspot nutzen, um mit ihren Smartphones dort auch Kontakt nach Hause aufzunehmen und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir, und das ist ja immer schon so gewesen, vom rechten Spektrum auch organisierte Veranstaltungen, die dort auf dieser Platte stattfinden. Immer wieder auch angemeldete Demonstrationen, so wie am letzten Freitag, die eben dort auch ganz klar sich gegen Ausländer positionieren. Und da ist irgendwie der Konflikt vorprogrammiert. Wenn ich mit den Jungs rede, die zu uns ein gutes Verhältnis haben, auch Vertrauen haben, dann merkt man, dass natürlich der Ehrenkodex, der auch aus diesen Kulturen da kommt, etwas anders ist, als wir das gewöhnt sind und die sich im Grunde genommen schon alleine, um Selbstachtung zu behalten, sich nichts bieten lassen. Das heißt, sie lassen sich dann relativ leicht provozieren, von den rechten Gruppen, die vermutlich organisiert auftreten dort auf dem Kornmarkt? Ja, den Eindruck hat man schon. Die lassen sich wirklich leicht provozieren und man kann jetzt auch niemanden in Schutz nehmen. Was die da gemacht haben, ist definitiv nicht in Ordnung. Aber was ich jetzt gespürt habe, ich habe heute Nachmittag auch nochmal mit einem gesprochen von den Jungs da, das Erschrecken ist relativ groß über die Reaktionen, denn die nehmen das ja jetzt nicht als eine Aktion, die sie faktisch im Namen aller Flüchtlinge stattfinden lassen, sondern eine rein private, ganz persönliche Geschichte, wo sie sich behaupten gegen Beleidigungen und auch Tätlichkeiten, denen sie sich ausgesetzt fühlen in ihren Augen. Das heißt, die politische Bedeutung spielt für diese jungen Flüchtlinge vermutlich keine so große Rolle. Nee, erst nicht. Die erschrecken jetzt ziemlich drüber, auch wenn man sich mit ihnen darüber unterhält. Und es sind ja jetzt Konsequenzen gezogen worden. Man hat ja vier oder fünf, ich weiß es nicht genau, aus dem Heim jetzt entfernt und verlegt. Und da ist der Schreck schon ziemlich groß. Auf der anderen Seite haben wir aber eine ziemlich gut organisierte, glaube ich, rechte Szene, die hier in Bautzen agiert und die das natürlich auch im Namen des deutschen Volkes tut, was da gemacht wird und oder sich zumindest glaubt im Namen des deutschen Volkes. Das wurde gestern Abend da auch gerufen, das kann man ja im Netz nachvollziehen. Da gibt es ja so Amateurvideos, die zeigen, wie der Ruf "Wir sind das Volk" dort durch die Straßen von Bautzen halte. Erwarten Sie manchmal auch mehr von den Bautzenern, die eher Beobachter offenbar sind, dass dort mehr einfach auch Haltung gezeigt wird und zum Beispiel auch diese organisierte rechte Provokation auch stärker eingedämmt wird? Ja, natürlich erwartet man das oder hofft, dass das gemacht wird und dass man sich da mehr erstmal klar Stirn bietet, aber andererseits, das erwarte ich viel eher, dass man das etwas differenziert betrachtet und jetzt nicht zu ganz schnellen Urteilen kommt. Wir haben jetzt gegenwärtig in Bautzen gerade sogenannte Demokratiewochen, wo auf allen möglichen Foren über die Möglichkeiten der Demokratie diskutiert wird und überhaupt über die Rolle der Demokratie, um mal wieder daran zu erinnern, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben. Und ich bin heute schon gefragt worden, ob ich glaube, dass diese Demokratiewochen damit gescheitert wären. Ich halte das für vollkommen das Gegenteil, denn jetzt erweist sich eigentlich, wie demokratisch wir uns verhalten und wie demokratisch wir sind und wie wir das Grundgesetz, dessen erster Satz ja bekannt ist, umgesetzt wird. Und darüber müssen wir eigentlich mal reden und wie differenziert ist das Bild. Ja, aber Herr Hillmann, tun Sie das auch zum Beispiel an Ihrem Theater? Weil das sind jetzt wirklich gute Sätze, die sagen, aber es ist natürlich sehr schwer, das dann mit Leben zu füllen, wenn so viele verschiedene Kräfte an der Stadt zerren, oder? Das ist wirklich schwierig und man muss es schon individuell auch betrachten. Also die Jungs, es sind drei Jungs, die da auch, das muss ich sagen, auch beteiligt waren, auch da waren, inwieweit sie dort aktiv gewaltbereit waren, das würde ich jetzt bezweifeln, aber sie waren zumindest mit zugegen am Freitag, als es Demonstrationen und Gegendemonstrationen gab und auch die letzten zwei Tage, wo es eher unorganisiert, aber trotzdem sehr gewaltvoll zuging, da waren die da. Und wenn man, und die kennen wir auch, mit denen spielen wir hier Theater, die haben uns ihre Schicksale erzählt und so. Und da hat man natürlich zu den Jungs ein anderes Verhältnis, als wenn ich das als wenn ich sie als ganz abstrakte Flüchtlinge betrachte. Und da sind, kriegt das plötzlich ein Gesicht und da ist man dann auch eher geneigt, Verständnis zu haben und das irgendwie auch mit zu verstehen, obwohl es nicht zu entschuldigen ist. Das wollte ich gerade sagen. Haben Sie auch in dem Sinne Einfluss, dass man über das Verständnis hinaus vielleicht auch etwas bei diesen jungen Menschen erreichen kann? Ja, ich denke ja. Also wir haben heute zum Beispiel ein Gespräch geführt, wo wir auch deutlich gemacht haben, auch der Leiter des Jugendtheaters, des sorbischen Jugendtheaters, wo die mit agieren, hat auch das, Mirko Prangac, der Schauspieler, hat auch deutlich gesagt, was er davon hält. Und ich denke, das kommt auch an. Das kommt schon an jetzt, was da, die sind sehr erschrocken über die Reaktionen, über das, was jetzt hier passiert ist. Lutz Hillmann, der Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Bautzen. Wir haben mit ihm gesprochen über die Ereignisse von gestern Abend und wie man damit umgeht mit diesen verschiedenen Gruppen, die da aufeinander getroffen sind. Herzlichen Dank. Bitte. Deutschlandradio Kultur, Studio.